Português do Brasil. Vida saudável. Auch hier sind die neuen Wörter fast alle auch in Portugal gebräuchlich. Deshalb mache ich es hier wieder andersherum und gebe jeweils an, welche Wörter nur in Brasilien verwendet werden. Heilmittel. O remédio. Leben. A vida. Gesund. Saudável. Gurke. O pepino. Zwiebel. A cebola. Erkältung, nur brasilianisch. O resfriado. Magenschleimhautentzündung. A gastrite. Lebensmittel. O alimento. Vermeiden. Evitar. Gesundheit. A saúde. Ernährung. A alimentação. Vielleicht. Talvez. Spritze. A injeção. Ändern, verändern. Mudar.